Freunde. Byte FM. Es ist 0 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Ursula Winkler. Der ukrainische Präsident Zelensky wirbt bei Gesprächen in den USA für den von ihm erdachten Siegesplan. Dieser solle eine Brücke zu einem zweiten Friedensgipfel schlagen, sagte Zelensky vor einem Treffen mit US-Präsident Biden. Dazu soll auch Russland eingeladen werden. Eigentlich hatte Zelensky Verhandlungen mit Russland per Dekret ausgeschlossen. Er wollte den Krieg auf dem Schlachtfeld entscheiden. Aber nun wächst der Druck, auch weil weitere westliche Militärhilfen unsicher sind. Um diese Hilfen soll es auch bei einem Ukraine-Treffen im Oktober in Deutschland gehen, das US-Präsident Biden heute angekündigt hat. Russland betonte nach Zelenskys zahlreichen Auftritten in den USA, dass Kiews Pläne unrealistisch seien. Moskau lasse sich nicht zwingen zu einem Frieden und wolle seine Kriegsziele unbedingt erreichen. Ulf Mauder, Nachrichtenredaktion. Weniger Bürokratie in Deutschland, das ist das Ziel des Bürokratieentlastungsgesetzes, das der Bundestag mit den Stimmen von Ampel und Union beschlossen hat. Die deutsche Wirtschaft soll damit um knapp 1 Milliarde Euro im Jahr entlastet werden. Weniger Belege abheften, mehr Zeit für Kunden und neue Ideen, so wünscht sich das die FDP. Insgesamt stehen in dem Gesetz 60 einzelne Maßnahmen für den Bürokratieabbau. Steuerbescheide gibt es bald digital, Arbeitsverträge per Mail. Unterlagen müssen nicht mehr so lange aufbewahrt werden. Auch in Hotels gibt es eine Änderung. Deutsche müssen dort keinen Zettel mit ihren Daten mehr ausfüllen. Das findet der Hotelverband Deutschland zwar gut, sagt aber auch, jeder fünfte Gast kommt aus dem Ausland. Die Zettel an sich bleiben also bestehen. Simon Walter, Nachrichtenredaktion. Das britische Supermodel Naomi Campbell darf 5 Jahre lang keiner wohltätigen Organisation in England und Wales mehr vorstehen. Das entschied eine britische Behörde nach einer Überprüfung von Campbells Fundraising-Organisation Fashion for Relief. Campbell wurde Fehlverhalten und Missmanagement bescheinigt. So soll sie etwa auf Kosten der Organisation in einem Luxushotel in Cannes zu einem Preis von 9.400 Euro übernachtet haben. Dazu kamen Spa-Anwendungen und Zimmerservice für mehr als 7.900 Euro. Nur ein kleiner Teil der Spendengelder wurde weitergereicht. Zum Fußball. Eintracht Frankfurt hat in der Europa League nur ein Unentschieden erreicht. Die Hessen und Viktoria Pilsen trennten sich mit 3:3. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Es ist verbreitet regnerisch, im Westen und in Teilen der Mitte auch gewittrig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 8 Grad. Tagsüber bleibt es dann eher trüb. Am Vormittag ist es noch oft trocken, aber im Laufe des Tages kommen neue Schauer. Die Höchstwerte 14 bis 21 Grad. Am Samstag dann ähnlich, verbreitet regnerisch und kühl mit Höchstwerten bis 17 Grad. Erst am Sonntag ziehen sich die Niederschläge zurück bei Werten bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten. Original aus den USA. Krass, das ist ja original, ey. Original aus den USA. Gar nicht so schlecht, wie man immer denkt, ohne Witz. Man muss sich eingewöhnen, aber es geht schon. Number 9. Push. like it is, cause it's happened to me. When Diva gets inside of you, it's like a burning desire. People may talk and say it's no good, but one thing they know, they can't put out this fire. Another word for pirate treasure. Well, I think it's booty. That's what it is. She's doing a dance, yeah. She's doing a loose move. She's doing a dance, yeah. She's doing a loose move. Ooh, she moves her hips round and round. Thank you. over to you. Yeah, man! Thank you.

you're gonna break. Had all that you can take. Go somewhere by yourself where nobody think you hollering for help. And shout, shout it out. So shout, shout it out. Oh, people, when your friends stop acting funky right in your face, when everybody's on your case, make you feel so out of place. Go somewhere by yourself where nobody think you hollering for help. And shout, shout it out. We'll be right back. move your body next to mine and let me feel your love deep inside. Touch me one more time.